Good morning, good morning, good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. People all over the world. Ihr Menschen auf der ganzen Welt. Thank you so much for keep sending us those amazing feedbacks. Danke für eure tollen Feedbacks. How you are blessed and touched and changed through these devotionals. Wie ihr durch diese Andachten berührt, gesegnet und verändert werdet. We are so thankful we can do this and make this available for free for everybody. Wir sind so dankbar, dass wir die Andachten machen und allen gratis zur Verfügung stellen können. Now let's continue with verse 16. Aber lasst uns mit Vers 16 weitermachen. Holding out the words of eternal life. Die Worte des ewigen Lebens hochhalten. You know, there's something that we have to understand about life. Wir müssen etwas in Bezug auf Leben verstehen. Unfortunately, in our language we just talk about life and we only have one word. In unserer Sprache sagen wir leider nur Leben und haben nur das eine Wort dafür. But in the Greek there are several different words. Aber im Griechischen gibt es mehrere verschiedene Worte. And those of you who followed me for a while, you have heard that. Die mir schon eine Weile zuhören, haben bereits gehört, that there is a Greek word for life that is Zoe. Dass es im Griechischen das Wort Zoe für Leben gibt. It does not simply mean life. Das bedeutet nicht einfach nur Leben. It means abundant life. Es bedeutet überfließendes Leben. Life of the same quality that Jesus Christ has lived. Ein Leben von derselben Qualität, wie es Jesus führte. So look what Paul is saying. Also schau, was Paulus sagt. That we're holding out the words of eternal life. Wir halten die Worte des ewigen Lebens hoch. It is so sad when people have the idea about eternal life. Es ist so traurig, dass Leute eine Vorstellung vom ewigen Leben haben. That it is only something for the future. Die nur die Zukunft betrifft. One day we die here on earth and we go to heaven and then we have eternal life. Eines Tages sterben wir, verlassen die Erde, kommen in den Himmel und dann haben wir ewiges Leben. No. Nein. Eternal life is supposed to be experienced on earth and just continue in heaven with Jesus. Ewiges Leben sollen wir hier auf Erden erleben und in der Ewigkeit mit Jesus weiterführen. Always remember. Denk immer daran. You will always have what your heart believes. Du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. So what happened? Was passiert also? If your heart believes that eternal life only starts one day in heaven. Wenn dein Herz glaubt, dass das ewige Leben erst eines Tages im Himmel anfängt. Then that's exactly what you will experience. Dann wirst du genau das erleben. I like to say it like this. Ich drücke es gern so aus. You know, you can exist or you can actually live. Du kannst existieren oder tatsächlich leben. Exist simply means that you are existing in this life, but you don't experience abundant life. Existieren bedeutet, dass du zwar hier auf Erden bist, aber kein überfließendes Leben erlebst. Jesus didn't die for you only. Jesus starb nicht nur für dich. That you can exist here on this life. Damit du hier in diesem Leben existieren kannst. And only experience real, incredible eternal life in heaven. Und erst im Himmel echtes ewiges Leben erfährst. So once we understand that, sobald wir das verstehen, then suddenly we can now experience this wonderful eternal life already now on earth. Können wir nun dieses herrliche ewige Leben bereits hier auf der Erde erfahren? So did Jesus die for you to go to heaven one day? Of course he did. Starb Jesus für dich, damit du eines Tages in den Himmel kommen kannst? Natürlich. But that's not what we must limit it to. Aber darauf dürfen wir es nicht beschränken. Jesus died for us and we can have this abundant eternal life starting now and it never ends. Jesus starb für uns, damit wir dieses überfließende herrliche ewige Leben schon jetzt haben können und es niemals aufhört. It simply continues when we leave this earth. Es geht einfach weiter, wenn wir diese Erde verlassen. And this is what Paul is saying here, this Zoe abundant life. Von diesem überfließenden Zoe-Leben spricht Paulus hier. Then he's talking about something really beautiful. Dann spricht er über etwas sehr Schönes. I haven't labored among you for nothing. Ich habe mich nicht umsonst unter euch angestrengt. Now, when we say something like this, wenn man so etwas sagt, I didn't work among you for nothing. Ich habe bei euch nicht umsonst gearbeitet, it can have several different meanings. Kann das Verschiedenes bedeuten. But if you study the life of the Apostle Paul carefully, aber wenn du das Leben des Apostel Paulus sorgfältig studierst, he's actually saying that his reward on this earth for working hard, dann drückt er hier aus, dass der Lohn für seine harte Arbeit auf Erden and for serving these people in Philippi, und für seinen Dienst an der Gemeinde in Philippi, it was not money, nicht Geld war. But people. Sondern Menschen. So look what he says. Also schau, was er sagt. I haven't labored among you for nothing, for your lives are the fruit of my ministry. Ich habe mich nicht umsonst unter euch angestrengt, denn euer Leben ist die Frucht meines Dienstes. And will be my glorious boast at the unveiling of Christ. Und wird bei der Enthüllung Christi mein herrlicher Stolz sein. But the Bible uses this phrase, the unveiling of Christ. Wenn die Bibel den Ausdruck die Enthüllung Christi verwendet. Or the day of Christ or the day of the Lord. Oder Tag Christi oder Tag des Herrn. It talks about the coming of the Lord Jesus Christ. Spricht sie von der Wiederkunft Jesu Christi. So when Jesus Christ comes back and we get our reward. Wenn Jesus also wiederkommt und wir unseren Lohn erhalten. It will be people. Werden das Menschen sein. So it's very interesting that there are two sides or two perspectives of everything. Es ist sehr interessant, dass alles zwei Seiten oder zwei Perspektiven hat. It was Paul himself the talk. And he even quoted Jesus. Es war Paulus selbst, der lehrte und damit sogar Jesus zitierte, the laborer, the worker is worthy of his wages. Dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. So Paul said, Paulus sagte also, the ones who are taught the word of God, they shall share their material things with the one who teaches them. Dass die, die das Wort Gottes gelehrt bekommen, ihre materiellen Güter mit denen teilen sollen, die sie lehren. He says that in Galatians chapter 6. Das sagt er in Galater Kapitel 6. So that's the one side. Das ist die eine Seite. But the other side is the one who teaches, he doesn't do it to gain money. Aber die andere Seite ist, dass der, der lehrt, es nicht tut, um Geld zu verdienen. He does it to get the greatest of all rewards, people. Er tut es, um den größten Lohn zu erhalten, Menschen. When we stand before Jesus, our reward will be people. Wenn wir vor Jesus stehen, wird unser Lohn Menschen sein. And that's exactly what Paul said. Davon spricht Paulus hier. You guys will be my glorious boast and my reward. Ihr werdet mein herrlicher Stolz und mein Lohn sein. So once we understand that we always work to touch and to bless and to change people. Wenn wir das verstehen, werden wir immer dafür arbeiten, Menschen zu berühren, zu segnen und zu verändern. And God is our provider. Und Gott ist unser Versorger. And he will also use people who have been taught. Und er wird auch Menschen nutzen, die gelehrt wurden. But that's not why we teach. Aber deshalb lehren wir nicht. Do you see the importance of this? Erkennst du, wie wichtig das ist? One day I had a prophetic dream. Ich hatte mal einen prophetischen Traum. And I died in the dream, although I wasn't aware that I died. Und ich starb in dem Traum, obwohl mir das nicht bewusst war. And I realized that in the dream I came to the end of my life on earth. Ich begriff, dass ich in dem Traum am Ende meines Lebens auf Erden angelangt war. And I was in heaven. Und ich war im Himmel. Surrounded by so many, many, many, many kids. Umgeben von ganz vielen Kindern. And, you know, they were so thankful that I saved them. Und sie waren so dankbar, dass ich sie gerettet hatte. And Jesus was there with the most incredible, satisfying smile. Und Jesus stand mit dem herrlichsten, zufriedensten Lächeln da. And then he communicated to me that that is my reward. Und dann machte er mir klar, dass das mein Lohn ist. And that's what Paul is saying here. Das drückt Paulus hier aus. So when I do what I do to teach the people of God, wenn ich also das mir Mögliche tue, um Gottes Volk zu lehren, and they are impacted, transformed, changed, that is my reward. Und sie berührt, verändert und transformiert werden, dann ist das mein Lohn. This is why I'm always so thankful when people tell us, my life is so radically changed because I've listened to the teachings that you have did. Deshalb bin ich immer so dankbar, wenn Leute uns sagen, dass ihr Leben so radikal verändert wurde, weil sie unsere Lehren gehört haben. If you look into the heart of God, wenn du in das Herz Gottes schaust, you will see people. Dann wirst du Menschen sehen. So, friend, also mein Freund, whether you teach the word of God, ob du das Wort Gottes lehrst, whether you are a housewife, ob du Hausfrau bist, whether you work in any natural job, ob du irgendeiner natürlichen Arbeit nachgehst, remind yourself every day, erinnere dich jeden Tag daran, people are the most important things in the heart of God. Menschen sind das Wichtigste im Herzen Gottes. I work for people, I live for people. Ich arbeite und lebe für Menschen. As we love God, we have also got to love people. Wenn wir Gott lieben, müssen wir auch Menschen lieben. So, take a lot of reward with you to heaven. Also nimm viel Lohn mit in den Himmel. Changed people. Veränderte Menschen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. See you guys tomorrow. Bis morgen.